Wir waren bei Sophia, als sie Lost gedreht hat. Irgendwie bringt's der Film nicht. Er ist doppelt so langweilig wie das wahre Leben. Der Krieg geht weiter, auch Mr. Finley? Mrs. Lomax. Auch wenn er vorüber ist. Kino erzählt davon, immer wieder. Frage ist nur wie. Ich will wissen, was Eric zugeschlossen ist. Platz 5. Die Liebe seines Lebens von Jonathan Teplitzky. Das müssen Sie ihn fragen. Das habe ich. Und er wechselt das Thema, wann auch immer wir in die Nähe kommen. Er will nicht über die Eisenbahn reden, da ist... Ich weiß auch nicht. Der ehemalige Soldat im japanischen Kriegsgefangenenlager gefoltert, kehrt gesund am Körper, krank an der Seele zurück. Seine Frau findet keinen Zugang zu ihm. Bis nun, das Problem von Die Liebe seines Lebens ist der Schnitt. Ein bisschen Vorgeplänkel, die Reise zurück an die Orte des Krieges, das Treffen mit dem ehemaligen japanischen Folterer. Schnitt. Tränen. Schnitt. Versöhnung. Das ist so albern, sorry, so Kino-Unterkomplex, dass auch das brillante Spiel von Colin Firth, Stellan Skarsgård, Nicole Kidman und Hiroyuki Sanada nichts retten kann. Nun ist die Rückblenden-Dramaturgie in Simon Curtis' Film Platz 2. Ich verlasse mal kurz die Chronologie. Die Frau in Gold. Nicht wesentlich origineller. Doch Helen Mirren spielt die alte Jüdin, die ein Gustav Klimt-Gemälde aus ihrem Familienbesitz von Österreich, Nazi-Raubkunst, zurückbekommen will, mit einer wunderbaren Überheblichkeit. Psychologisch steht die für den Panzer der Figur, erschaffen, um zu überleben. Aber diese Überheblichkeit ist auch das dramaturgische Mittel gegen das in solchen Filmen übliche Klischee rührseligen Pathos. Christoph Hochhäusler, Regisseur von Die Lügen der Sieger, in dieser Woche auf Platz 4, hat zu seinem Thriller über einen investigativen Journalisten, der glaubt, einen Giftmüll und Bundeswehrskandal in einem aufzurollen, eine interessante Bemerkung gemacht. Hitchcock hat mal gesagt, es ist kein Problem, mit einem Klischee anzufangen. Man darf nur nicht mit dem Klischee aufhören. Und der düstere Blick auf die Unübersichtlichkeit unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, mit denen Hochhäusler seinen Film enden lässt, das ist kein Klischee. So gesehen ist übrigens das Ende von Platz 5, Die Liebe seines Lebens, Klischee in Reinform. Ach ja, die Klischees. Platz 3, Täterätä, Die Kirche bleibt im Dorf, 2, von Ulrike Grote. Der verhalten deftige, aber in jedem Fall schwäbische, dem liebevollen Schenkelklopfer-Genre verbundenen, auf neocineastisch Feel-Good-Movie-Dorf-Schwank, läuft auch in seiner Fortsetzung nicht nur in Stuttgart und mundartlich verwandten urbanen sowie ländlichen Regionen sehr gut im Kino. Alter, und dann kommen die Schwaben diesmal sogar noch nach Hamburg auf den Kiez. Bitte? Das, was Sie da schwätzen, versteht ja keine Sau zum Donnerwetter. Husse hier mal nicht so ab, du Blubberkopf. Fiebrig, voller Spannung, aufgeregt, aufgewühlt, hitzig, hastig. Platz 1, Victoria von Sebastian Schipper. Hektisch, rastlos, ungeduldig, unruhig. Und dann fügt das Synonymwörterbuch zum Begriff fiebrig erstaunlicherweise auch noch das Adjektiv ununterbrochen hinzu. Damit ist viel gesagt über diese 139 Minuten lange eine Einstellung von Sebastian Schippers Film. Grandiose Bewegung. Victoria, Sonne, Boxer, Blinker und Fuß, kopfüber, ein wilder Filmfluss, kopfüber in die Berliner Nacht. Wenn sich in meinem Kopf eine Musikentsprechung fände zu diesem Film, unabhängig von der Musik, die im Film zu hören ist, das hätte etwas zu tun mit Free, frei, wilde Improvisation. Wie bei Ornette Coleman, einem der ewig jungen Free-Jazz-Alten. Ein mickriges Geschenk, nur eine halbe Minute, Ornette Coleman's Forerunner. Nur ein kurzer Schnipsel von meinem imaginären Victoria-Soundtrack. Aber man kann im Kino wie im Leben eben nicht alles haben.